Verschiedene Kreise Südkoreas schätzen den verehrten Marschall Kim Jong-un hoch, als die neue Linie auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte auf der Plenartagung des Setka der Partei der Arbeit Koreas im März 2013 unter der Leitung von Kim Jong-un verabschiedet wurde, berichteten darüber die Massenmedien Südkoreas wie Yonhap News, MBC und KBS ausführlich mit den Titeln: Wie der Norden verabschiedete auf der Plenartagung der Partei die Linie auf die parallele Entwicklung der Wirtschaft und der Atomstreitkräfte und erneute Bestätigung des Willens zum Besitz von Atomwaffen. Die Experten betonten, infolge der Verstärkung der Atomstreitkräfte durch den Norden seien ihre konventionellen Waffen, für die inzwischen jedes Jahr viel Geld ausgegeben worden sei, nutzlos geworden. Auch durch die Ausgabe der astronomischen Militärkosten sei es unmöglich, die Maßnahme gegen die Militärkraft des Nordens zu ergreifen. Die Massenmedien meldeten, dass der Vorsitzende Kim Jong-un durch die energische Leitung der Atomstreitkräfte das Ziel der Atommacht erreicht habe. Im Zusammenhang damit, dass die TVJK die Stellung einer Atommacht mit H-Bombe einnahm, meinen die Südkoreaner, es sei als ein edles Ergebnis des unvergleichlichen Mutes des Marschalls Kim Jong-un und seiner Courage und hervorragenden Führung und ein Sieg der großen Linie auf die parallele Entwicklung für die Nation eine Segnung und ein weltgeschichtliches Ereignis, das die politische Geschichte der Menschheit umwandeln könne.